Wien 2 am Tabor 15. Wohnung von Salomon und Henriette Spinner. Salomon Spinner wurde am 26.07.1861 in Tarnow, damals Österreich, jetzt Polen, geboren. Er stammte aus einer Familie streng religiöser sephardischer Juden, die Lebensmittelgroßhandel von Osteuropa nach Hamburg und Antwerpen betrieben. Er folgte in diesem Geschäft, übersiedelte 1893 nach Wien und zog sich 1920 vom Geschäft zurück. Danach studierte er antike Sprachen des Alten Orient, um anhand in dieser Zeit entdeckter Schriftdokumente die Richtigkeit der biblischen Beschreibung des Exodus zu beweisen. Er verfasste drei Bücher: Entstehung und antike Umwelt des hebräischen Volkes, Synonyme im Alten Testament, etwas über den Stand der Kultur der Juden in Polen im 16. Jahrhundert. Im November 1938 wurde seine Wohnung verwüstet und er übersiedelte sofort nach Antwerpen, wo er bis April 1943 wohnte. Er wurde dann von den Besatzern nach Malines gebracht und von dort in ein Vernichtungslager transportiert. Er hinterließ drei Kinder: Dr. Emanuel Spinner, Rechtsanwalt, Dr. Julius Spinner, Archäologe, Dr. Rosa Pascher, geborene Spinner, Ärztin. Henriette Spinner, geborene Petschenik, wurde am 10.05.1865 in Tarnopol, damals Österreich, jetzt Ternopil, Ukraine, geboren. Ihr Vater war Verwalter eines großen Landgutes am äußersten Nordostrand der damaligen österreichischen Monarchie, direkt an der russischen Grenze. Ihr zukünftiger Gatte lernte sie bei Ausübung seines Geschäfts kennen und sie heirateten 1885. Danach teilte sie sein Schicksal bis an ihr tragisches Ende. Dr. Emanuel Spinner wurde als Sohn der beiden am 23.12.1887 in Tarnow geboren, studierte in Wien Jus und ließ sich in Wien als Anwalt nieder. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs wurde er österreichischer Soldat, diente an der Ostfront in einer Einheit, die mit deutschen Einheiten kooperierte und wurde 1917 mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. Nach dem Krieg wurde er Anwalt der belgischen Gesandtschaft in Wien und blieb dies bis März 1938. Danach übersiedelte er nach Antwerpen, floh im Mai 1940 vor dem deutschen Angriff nach Südfrankreich, wo er am Rand der Pyrenäen lebte. Im November 1942 wurde er von der Miliz des Pétain-Regimes in ein Lager gesperrt und im März 1943 an die SS ausgeliefert, die ihn zuerst nach Drancy brachte und von dort in ein Vernichtungslager. Ingenieur Herbert Pascher. Salomon und Henriette Spinner wurden in Auschwitz ermordet, Emanuel in Majdanek.